Lektion 4, Hörtext 1. Der Ökostar hat ein intelligentes Wäschetestsystem. Also Erna, welche Maschine willst du denn jetzt? Auswahl gibt's ja genug. Ja, ich weiß auch nicht. Ist denn hier niemand? Hallo, junger Mann. Ja, jetzt kommt er. Guten Tag, die Herrschaften. Sie interessieren sich für Waschmaschinen? Ja, genau. Was können Sie mir denn da empfehlen? Also mit unserer alten Maschine, da habe ich nur noch Ärger. Die geht sicher bald kaputt. Die Wäsche wird gar nicht mehr richtig sauber. Die kommt immer so feucht aus der Maschine. Und dann läuft die Maschine so laut. Und da habe ich dann zu meinem Mann gesagt... Ja, also dann wird es sicher Zeit für eine neue Maschine. Also wenn Sie Wert auf Laufruhe und niedrigen Wasser- und Stromverbrauch legen, dann kann ich Ihnen eigentlich nur den Ökostar empfehlen. Das ist die sparsamste und ruhigste Maschine auf dem Markt. Eine bessere werden Sie nirgends finden. Mit insgesamt 30 Programmen. Es gibt 20 Normal-, 4 Spar- und 6 Kurzprogramme. Und dabei mit höchstem Bedienungskomfort. Sie müssen nur noch Wäsche und Waschmittel einfüllen und auf den Startknopf drücken. Alles andere geht dann automatisch. Der Ökostar hat ein intelligentes Wäschetestsystem und wählt selbstständig Programm, Temperatur und Wassermenge passend für Ihre Wäsche. Da wird das Waschen zum Vergnügen. Und schnell geht's auch. Ein Normalprogramm ohne Vorwäsche dauert nur 45 Minuten. Und dann die Schleuderleistung. Der Ökostar macht 1400 Touren. Da kommt die Wäsche fast trocken aus der Maschine. Und das bewährte Strom-Wasser-Stoppsystem schützt Sie vor unangenehmen Überraschungen. Es schaltet automatisch alles ab, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Das klingt ja toll. Meinst du nicht auch, Erwin? Ja, ja. Aber was kostet die denn? Nun, der Ökostar ist unser Spitzenmodell und hohe Qualität hat nun mal ihren Preis. 1.949 Mark, inklusive Transport und Montage natürlich. Aber wenn Sie überlegen, wie viel Wasser und Strom Sie langfristig sparen, dann ist das für Sie günstiger als so manches Billiggerät. Nun ja, trotzdem ganz schön teuer. Was ist denn mit der Maschine da drüben, die mit dem Schild Super Sparpreis? Nun ja, das ist unser Sonderangebot, der Lavamax 2000. Ein älteres Modell für nur 4 Kilo Trockenwäsche. Das wird jetzt nicht mehr gebaut. Aber eine sehr zuverlässige Maschine, die gründlich und sauber wäscht, mit einer hohen Lebensdauer. Sie entspricht natürlich nicht dem neuesten technischen Stand. Die Verbrauchswerte für Strom und Wasser liegen halt doch weit über dem, was heute machbar ist. Leise ist sie auch nicht gerade, mit dem Ökostar überhaupt nicht zu vergleichen. Sie schleudert nur mit 500 Touren. Die Wäsche kommt also recht feucht aus der Maschine und muss länger getrocknet werden. Und auch der Komfort. Sie hat halt nur 6 Programme. Nun ja, dafür kostet sie jetzt als Sonderangebot auch nur noch 729 Mark. Im Prospekt steht sie noch mit 849 Mark. Sie müssen sich aber schnell entscheiden. Von diesen Billiggeräten haben wir nur noch 2 Stück. Also Erwin, laut, hoher Verbrauch und feuchte Wäsche. Das haben wir jetzt schon mit der alten Maschine. Dazu brauchen wir uns keine neue zu kaufen. Also ich weiß nicht, der Ökostar ist natürlich... Was ist denn mit der Maschine da drüben? Da steht doch auch was mit Öko drauf. Ja, das ist der Ökojet. Auch nicht schlecht und viel preiswerter als der Ökostar. Aber natürlich in allen Punkten wesentlich besser als der Lavamax. Die Verbrauchswerte bei Wasser und Strom sind fast so niedrig wie beim Ökostar. Der Ökojet ist allerdings etwas lauter und hat mit circa 60 Minuten eine etwas längere Waschzeit. Er hat auch das Strom-Wasser-Stoppsystem, aber natürlich nicht das neue Wäschetestsystem mit automatischer Programmwahl. Das hat nur der Ökostar. Aber für den Preis von 1279 Mark ist der Ökojet sicher auch eine gute Wahl. Also auch ein Gerät, das Sie empfehlen können? Selbstverständlich. Was meinst du denn, Erna? Also ich weiß nicht. Die beste Maschine ist doch der Ökostar, oder? Selbstverständlich. Ich glaube, wir sollten uns das nochmal überlegen. Haben Sie denn einen Katalog, damit wir uns alles zu Hause noch einmal in Ruhe ansehen können? Selbstverständlich. Hier bitte. Das ist unser Prospekt mit den Beschreibungen. Vielen Dank. Können wir denn auch telefonisch bestellen? Selbstverständlich. Sie müssen dann nur die Bestellnummer aus dem Prospekt angeben. Gut. Also, Sie hören dann von uns.